Sechstens, Ökonomen, Geldspinner. Der Forscher und Autor Ira Katz hat einmal geschrieben, die Volkswirtschaftslehre, die gelegentlich als trostlose Wissenschaft bezeichnet wird, sei gegenwärtig trostloser als jemals zuvor. Ein guter quantitativer Maßstab für die Gesundheit oder Krankheit einer Gesellschaft sei heutzutage das Verhältnis von echten Ökonomen zu Propagandisten. Dieses Verhältnis, schätzt Katz, sei niedriger als 1 zu 1000. Es sei geradezu ekelerregend, dass Leute wie Krugman, Bernanke und Geithner immense Macht, Reichtum und Einfluss besäßen, während brillante Ökonomen der österreichischen Schule relativ unbekannt seien. Diese Sätze mögen hart klingen, sind aber zutreffend. Besonders auf dem Gebiet der Geldtheorie und Geldpolitik ist das Ausmaß der Ignoranz unter den Ökonomen atemberaubend. Einer der besten Austrians, Gary North, hat von Monetary Cranks, also Spinner auf dem Gebiet der Geldtheorie, gesprochen und auch berühmte Figuren in der Geschichte der Geldtheorie wie Keynes, C.H. Douglas, Silvio Gesell, Irving Fisher und in gewissem Sinne auch Milton Friedman als solche ausgemacht. Als Geldspinner, so North, bezeichne ich jemanden, der glaubt, das System der Geldentstehung sei verschieden von der Entstehung anderer Marktphänomene. Während Ludwig von Mises die Geldtheorie derselben Logik zugeordnet hat wie alle anderen Marktprozesse, wollen uns Geldspinner weismachen, dass zwar Privateigentum, Unternehmertum und die Kräfte von Angebot und Nachfrage ursächlich für das Funktionieren der Gesamtwirtschaft seien, dass es aber beim Geld anders sei und dass man staatsgeschaffenes und staatlich gemanagtes Geld benötige, um Angebot und Nachfrage für alle anderen Güter zum Ausgleich zu bringen. Ludwig von Mises hatte erkannt, dass Geld die am meisten marktgängige Ware ist und dass deshalb die Anbieter von Gütern und Diensten in einer Rezession oder Depression auch zu viel tieferen Preisen verkaufen werden, weil sie das Geld brauchen, um in einer arbeitsteiligen Wirtschaft zu überleben. Sie kaufen Geld, indem sie Produkte verkaufen, und der Markt wird schließlich für den Ausgleich sorgen, sodass die Depression ihr Ende findet. Keynes hingegen behauptete, dass es eine Wirtschaft geben könne, in welcher sinkende Preise den Markt nicht räumen. Die Wirtschaft könne in einem Gleichgewicht bei hoher Arbeitslosigkeit und ungenutzten Ressourcen verharren. Um diese allen ökonomischen Gesetzen widersprechende These beweisen zu können, nahm er Zuflucht zu Argumenten, die vor ihm von ein paar Spinnern aufgestellt worden waren, darunter auch C.H. Douglas und Silvio Gesell. Douglas glaubte, dass die Märkte das vom Staat erzeugte Fiat Money brauchen, um zum Ausgleich zu kommen. Geld werde ausgelöscht, wenn Geschäftsleute ihre Darlehen nach Beendigung ihrer Produktionsvorhaben zurückzahlen. Die Konsumenten hätten dann kein Geld, um die Waren zu kaufen, die mit jenen Produktionsprojekten erzeugt wurden. Es ist Douglas nicht eingefallen, dass die Banken die zurückgezahlten Beträge sofort wieder ausleihen, weil sie nur so im Geschäft bleiben können. Dass Geld durch Rückzahlung verschwindet, ist ein Irrtum, der sich in allen sogenannten Unterkonsumptionstheorien wiederfindet. Das Geld stirbt dort wie durch Zauberhand und die Konsumenten können dann nichts mehr kaufen. Alle Varianten dieser Theorie sind blanker Unsinn, mit einer Ausnahme. Wenn Einleger von Bankeinlagen ihr Geld abziehen und es nicht ausgeben, sondern unter der Matratze verstecken. Aber das hat nichts mit der Rückzahlung von Krediten zu tun, sondern ist Ausdruck eines schweren Misstrauens in die Bonität der Banken. Und das ist eine andere Geschichte, die genau mit dem Fiat Money zu tun hat, das die Geldspinner für unentbehrlich halten. Natürlich kann in einer schweren Verschuldungskrise auch der Fall eintreten, dass niemand mehr neue Darlehen aus dem zurückgezahlten Geld haben möchte, aber dann handelt es sich um den Verzicht auf die Fortsetzung eines übermäßigen schuldenfinanzierten Konsums und nicht um Unterkonsum. Keynes hat diese und andere seltsame Theorien von Douglas übernommen, um seine unhaltbaren Szenarien zu beweisen. Ebenso griff Keynes auf Silvio Gesell zurück und unterlag damit demselben Irrtum wie dieser Geldspinner, nämlich der angeblichen Unfähigkeit der Zinsrate, Angebot und Nachfrage beim Kapital zusammenzubringen. Er pries sogar Gesells hellen Unsinn vom gestempelten Geld. Dieser Idee gemäß müssen sich die Halter von Geld jeden Monat beim Postamt anstellen, um ihr Geld stempeln zu lassen, damit es seinen Nominalwert behalten darf. Dafür müssen sie eine Gebühr entrichten. Zwecks des Vorschlags ist das Signal an alle Geldbesitzer: Gebe dein Geld ganz schnell aus, bevor es durch Gebührenzahlung wertloser wird. Keynes hat allen Ernstes geschrieben: Die Idee hinter dem gestempelten Geld ist gesund. Möglicherweise lassen sich Mittel finden, sie in gemäßigtem Umfang in der Praxis anzuwenden. Gary North kommentierte sarkastisch: Das war also der Vorschlag eines gescheiterten kommunistischen Finanzministers und seines Messdieners Keynes, dem bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts. Anmerkung: Gesell war in der nur eine Woche währenden Bayerischen Sowjetrepublik 1919 Volksvertreter für Finanzen. In der heutigen akademischen Welt der Ökonomen gilt als einziger Rivale von Keynes der Geldtheoretiker Irving Fisher, und der hatte dieselbe Spinnersicht wie Keynes. Was die drei großen Geldspinner Keynes, Gesell und Fisher einigt, ist ihre Attacke gegen die Idee des Goldstandards. Keynes hasste das Gold als Geld, weil es Regierungen und Zentralbanken daran hindert, zu inflationieren. Und das wiederum, so Keynes, würde Regierungen davon abhalten, politische Maßnahmen zu ergreifen, um Angebot und Nachfrage zum Ausgleich zu bringen. Alle drei Monetary Cranks glaubten, eine Wirtschaft benötige Fiat Money, um effizient funktionieren zu können, und Experten sollten entscheiden, welche monetäre Inflationsrate die jeweils richtige sei. Sie trauten, wie die meisten Ökonomen noch heute, dem freien Markt nicht zu, ein gesundes und alle wichtigen Geldfunktionen erfüllendes marktwirtschaftliches Geldsystem schaffen zu können. Keynesianer und Nicht-Austrians aller Schattierungen sind Deflationisten in dem Sinne, dass sie behaupten, der freie Markt würde permanent Depression und Deflation erzeugen, wenn die Regierungen kein Geld ausgeben und die Zentralbanken nicht inflationieren, und aus dieser Deflationsfalle würde sich die Wirtschaft von selber nie mehr befreien können. Gemeinsam mit fast allen anderen Mainstream-Ökonomen reden die Keynesianer vom Paradox des Sparens und von der Liquiditätsfalle und unterliegen damit der fehlerhaften Idee, dass Geld, welches als Ersparnis bei der Bank liegt, nicht zugleich Geld sei, das von der Bank für Produktions- und Konsumzwecke verliehen werden kann. Die Nachfolger von Keynes haben ihr Bestes getan, diesen Unsinn seit nunmehr 70 Jahren zu verbreiten. Der gegenwärtige Fed-Chairman Ben Bernanke und sein Vorgänger Alan Greenspan haben sich nicht gescheut, von ihrer Verantwortlichkeit für das Finanzmarktdesaster abzulenken, indem sie die Doktrin vom globalen Übersparen lancierten. Damit soll die massive Lüge propagiert werden, dass nicht die Kreditexpansion für die Probleme verantwortlich sei, sondern das übermäßige Sparen. Es ist mehr als dumm dreist, angesichts einer Verschuldung, wie sie die Weltgeschichte noch niemals gesehen hat, von exzessivem Sparen zu reden. Jörg Guido Hülsmann, Ökonomieprofessor an der Universität von Angers in Frankreich, hat in einem neueren, mit geldpolitische Spinnereien betitelten Artikel im EF-Magazin darauf hingewiesen, dass in der aktuellen Weltfinanzkrise zwei der einflussreichsten Ökonomen der Gegenwart, Gregory Moncef und Willem Buiter, die Schwundgeldidiotie Gesells wiederbelebt haben. Hülsmanns Fazit: Das ist also die geistige Frucht von 70 Jahren Keynesianismus. Sie führt natürlich zur Zerrüttung der Währung. Vielleicht wird es demnächst tatsächlich zur Umsetzung irgendwelcher Schwundgeldpläne kommen. Sicher ist, dass dadurch das Problem der Fehlinvestitionen nicht gelöst und auch das Wachstum nicht belebt wird. Denn für das eine wie für das andere bedarf es realer Mittel, Arbeit, Rohstoffe, Zwischenprodukte, mit denen sparsam zu wirtschaften ist. Wobei anzumerken bleibt, dass es für beides, für Investitionen und für Wachstum, nicht nur echte Ersparnisse aus verdientem, nicht aus neu gedrucktem Geld bedarf, sondern dass diese Ersparnisbildung durch Schwundgeld verringert, verhindert oder ganz eliminiert werden würde. Die Schwundgeldspinner haben also ein Rezept propagiert, das zur totalen Verarmung ganzer Nationen und zum Hungertod von Millionen Menschen führen würde. Man fragt sich, warum die weit überwiegende Mehrzahl der modernen Ökonomen auf solche und ähnliche Trugbilder hereinfallen und warum sie ganz generell hinsichtlich des Geldes fromme Etatisten sind und das staatliche Fiat Money mit seinem Zentralbankwesen für unverzichtbar halten. Es gibt dafür eine ganze Reihe von Gründen. Ein nicht unerheblicher Beweggrund ist die bereits genannte Tatsache, dass fast alle Ökonomen entweder Staatsdiener sind oder Angestellte im Netz der Bank- und Finanzindustrie. Was die Abhängigkeit der Ökonomen vom Fed-System betrifft, hat ein Artikel in der Huffington Post vom September 2009 wesentlich zur Aufklärung beigetragen. Gary North hat ihn kommentiert. Das niederschmetternde Fazit: Das Fed dominiert mit einem ausgedehnten Netzwerk von Beratern, Vortragenden, Schülern und angestellten Ökonomen das Feld der Ökonomik so gründlich, dass eine echte Kritik der Zentralbank ein Karriererisiko geworden ist. Auch weil sie in der Knechtschaft des Fed stehen, haben die Ökonomen das aktuelle Weltfinanzdesaster nicht gesehen und zum Teil nicht sehen wollen. Seit 3 Jahrzehnten hat das Fed beinahe die gesamte Berufssparte der Geldtheorie und Geldpolitikökonomen auf die eine oder andere Weise auf seiner Gehaltsliste. Ein Beispiel aus dem Huffington Post Artikel. 1993 hat Greenspan das House of Banking Committee informiert, dass zu jenem Zeitpunkt 189 Ökonomen für den Vorstand und 171 für die 12 Regionalbanken des Fed gearbeitet haben. Außerdem gab es einen Helferstab und Statistiker von 703 Personen, alle aus der Ökonomenriege. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs. Von 1991 bis 1994 hat das Fed $3 Millionen an über 200 Professoren für Forschungsarbeiten ausgeteilt. Dieses Programm läuft noch immer, und zwar mit wachsenden Summen. Aktuell beschäftigt zum Beispiel der Board of Governors 220 Personen des PhD-Niveaus, also ab dem Doktorgrad. Und im Jahr 2008 betrug die Summe, die vom Fed für Aufträge an Ökonomen in Sachen Geld- und Wirtschaftspolitik ausgegeben wurde, mehr als $389 Millionen. Für 2009 sind 433 Millionen budgetiert. Wenn man zu den derzeit auf der Gehaltsliste stehenden Ökonomen diejenigen addiert, die in der Vergangenheit dort gelistet waren, dazu die Wirtschaftswissenschaftler, die Subventionen erhalten haben und diejenigen, die auf künftige Subventionen hoffen, dann erkennt man, dass es sich um eine signifikante Mehrheit der amerikanischen Ökonomenzunft handelt. Hinzu kommt, dass das Fed die Herausgeber akademischer Zeitschriften auf seiner Gehalts- und Unterstützungsliste hat. Fast die Hälfte der 190 Herausgeber bei den 7 ökonomischen Top-Zeitschriften ist auf die eine oder andere Weise mit dem Fed verbunden. Ein wirklich kritischer Artikel über das Fed würde in keiner einzigen maßgeblichen Fachzeitschrift publiziert werden. Darüber hinaus muss man wissen, dass es sich bei jeder Stellenbewertung auf den Berufsfeldern der Ökonomen auszahlt, zeigen zu können, dass man vom Fed geschätzt wurde oder wird. Der Unantastbarkeitsstatus des Zentralbankwesens ist jedoch keineswegs nur ein amerikanisches Phänomen, sondern gilt weltweit. Dabei wirkt maßgeblich mit Erstens, dass die Meinungsmacherkartelle in allen Nationen schon immer das Zentralbankwesen für gut halten, wie später dargelegt. Zweitens, dass sich die Methodologie und Modellmechanik aller Schulen der Ökonomik, außer den Austrians, auf die Existenz dieser Institution stützt. Drittens, dass die Politiker aller Parteien dringend einen Lender of Last Resort benötigen, der Staatsschulden unter Marktpreisen kauft. Viertens, dass Investoren ein Sicherheitsnetz für die Aktienkurse wollen. Und fünftens, dass die Bankergemeinde der Welt ihr von der Zentralbank geschütztes Fractional Reserve Banking betreiben will. Außerdem ist der Machbarkeitsglaube der Menschen in die Politik und deren Schalthebel riesengroß und ihre Skepsis oder Feindschaft gegen den freien Markt ebenso. Das Delirium der Mainstream-Ökonomen im Zeichen der neuen Weltfinanzkrise ist damit aber keineswegs hinreichend beschrieben. Gerade die berühmtesten und medienwendigsten unter ihnen geben seit Monaten Sätze von sich, die selbst ihre bisherigen Kritiker nicht für möglich gehalten hätten. So hat zum Beispiel der Nobelpreisträger Paul Krugman Ende Oktober 2009 in der New York Times allen Ernstes geschrieben, dass die Chinesen die wahren Verursacher der Welt weiten Überliquidität und der Finanzprobleme seien. Mit ihrer zu billigen Währung hätten sie die US-Bürger zu Importexzessen verführt und mit den dabei erlösten Dollardevisen die US-Finanzkrise verursacht. In Wahrheit war es natürlich der vormalige Fed-Chef Alan Greenspan, der durch extreme Überliquidität und die fast Nullzinspolitik nicht nur die US-Immobilienblase, sondern auch den Importboom auslöste. Den Chinesen mit ihrer hohen Produktivitätsleistung und ihren damit niedrigen Preisen die Schuld an der verfehlten US-Wirtschaftspolitik zu geben, ist ein makaberer Witz. Noch seltsamer waren Äußerungen von Paul Krugman in einer Rede an der London School of Economics. Die FAZ berichtete darüber, Lisa Niehaus, FAZ.net, 24.08.2009, unter der trefflichen Überschrift 30 nutzlose Jahre. Über die Unfähigkeit der Ökonomen, die Krise vorherzusehen, sagte Krugman, wir brauchen eine ganz neue Art, Ökonomie zu lehren, aber ich weiß auch nicht so genau, wie das gehen soll. Der Großteil der Makroökonomik der vergangenen 30 Jahre sei im besten Fall spektakulär nutzlos und im schlimmsten Fall schädlich gewesen. Die fehlerhafte Entwicklung, so Krugman, hätte auch mit der Überschätzung des rationalen Verhaltens der Menschen zu tun. Weniger rationale Akteure andererseits würden nicht mehr in die mathematischen Modelle der Nationalökonomie passen. Deshalb frage er sich, wie die Wissenschaft der Ökonomik ein neues Menschenbild finden könne, das zu besseren Modellen führe. Und er kam zu dem Schluss, das sei wohl mit Hilfe des Studiums der Wirtschaftsgeschichte möglich. Man müsse die Gemeinsamkeit vergangener Krisen studieren und beschreiben. Notwendig sei also ein neuer Typ von Wissenschaftler, der zunächst beobachte und weniger interpretiere. Schließlich hätten die Theoretiker schon genug Schaden angerichtet. Es ist nicht zu fassen, was Krugman hier als Zukunftsaufgabe anpries, ist eine Art Rückkehr zur historischen Schule der Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts. Diese hing der erkenntnistheoretisch untauglichen Methode der Induktion an. Induktion heißt Erkenntnismethode, die durch Beobachtung von Einzelereignissen zur Erkenntnis allgemeiner Gesetze kommen will. Das war der Hauptgrund dafür, dass sich die deutsche Volkswirtschaftslehre ein halbes Jahrhundert lang vom wissenschaftlichen Fortschritt des Fachs ausgeklinkt hatte. Spätestens seit Karl Popper sollten Wissenschaftler wissen, dass man nur durch Deduktion, also Ableitung des Besonderen aus dem Allgemeinen, zu wissenschaftlich brauchbaren Erkenntnissen kommen kann, beziehungsweise dass Hypothesen, um dem Kriterium der Wissenschaftlichkeit zu genügen, deduktiv falsifizierbar sein müssen. Wenn Krugman sagt, wir brauchen eine ganz neue Art Ökonomie zu lehren, dann kann man ihm nur zustimmen, muss zugleich aber auch hinzufügen, diese neue Art ist eine uralte, nämlich das von euch Mainstreamland vollständig negierte Lehrgebäude der Austrian Economics. Bei dieser Schule handelt es sich um die seriöse Fortentwicklung der klassischen Nationalökonomie, die man jedoch von schwerwiegenden Fehlern bereinigt und mit bahnbrechenden neuen Erkenntnissen angereichert hat. Statt hier anzudocken, haben die Ökonomen, nicht die Austrians, zunächst nach dem vollständig rationalen Menschen gesucht. Jetzt mit den Animal Spirits in der Nachfolge von Keynes nach dem weitgehend Irrationalen. Ein Affenzirkus. Warum nehmen Sie nicht den ganz normalen Menschen der österreichischen Schule der Nationalökonomie? Die Ökonomen dieser Tradition brauchen weder vollständig rationale noch irrationale Menschen für die Erklärung des wirtschaftlichen Geschehens, inklusive des Austrian Business Cycle. Ihr Denkgebäude arbeitet mit Menschen, die im Großen und Ganzen nach den ewigen ökonomischen Gesetzen der Knappheit, der Knappheitsüberwindung und des Strebens nach Gewinn handeln, mit Menschen aus Fleisch und Blut also, wie sie nun einmal sind. Also brauchen die Austrians keine mathematischen Modelle, sondern nur ihren nationalökonomisch geschulten Verstand. Genau deshalb haben so gut wie alle Vertreter dieser Lehre die aktuelle Weltfinanzkrise vorhergesehen, im Gegensatz zu den anderen Protagonisten unseres Fachs. Archetypisch für die meisten Köpfe aus der Riege der ökonomischen Medienprominenz hat auch ein anderer Nobelpreisträger für Wirtschaft, 2001, kürzlich einen Beleg für den intellektuellen Offenbarungseid der vorherrschenden Lehren geliefert. George Akerlof. Er war, zusammen mit Robert Shiller, der einzige Nicht-Austrian, der vor einer kommenden Krise gewarnt hat, blieb jedoch mit seiner Analyse nur an den Symptomen hängen. Seine Erkenntnis, die Immobilienblase in den USA und in einigen anderen Ländern werde zu einer Rezession führen, war keine besonders herausragende Forscherleistung. Und sein Neuaufwärmen der Keynesian Banalität von den Animal Spirits der Menschen in bestimmten Situationen ebenfalls nicht. Die Antworten, die Akerlof Anfang September 2009 in einem Interview mit den Redakteuren Gigi und Schwarz in der Neuen Züricher Zeitung 5.9.2009 gab, sprechen Bände über den Zustand des heutigen Lehrstabs der Ökonomik. Auf die Frage, die österreichische Schule der Nationalökonomie vertritt die Ansicht, dass die Politik des lockeren Geldes die Grundlage der Krise war. Zeigt diese Krise nicht, dass die Austrians recht hatten? Erfolgte die Antwort, nein, überhaupt nicht. Diese Krise zeigt im Gegenteil, dass Keynes recht hatte. Lesen Sie Keynes Beschreibung spekulativer Märkte. Wegen dieser spekulativen Märkte und weil Märkte systematisch zum Über- und Unterschießen neigen, kommt es zu schweren Rezessionen. Die Standardtheorie, die von den meisten Ökonomen gelehrt wird, hält nicht viel von staatlichen Interventionen und von Regulierungen. Wir brauchen aber mehr Regulierung, besonders im Finanzsektor, und ich glaube, jeder verantwortungsvolle Politiker sieht das heute genau gleich. Frage. Dann sind die Fachleute und Politiker also daran, die richtigen Lehren aus der Krise zu ziehen? Antwort: Ja, ich glaube, wir beginnen zu realisieren, dass Finanzmärkte wirklich einer Regulierung bedürfen. Das haben wir sicher gelernt. Frage: Glauben Sie nicht, dass die aufgeblähte Geldmenge ein Auslöser der Krise war? Antwort: Ich glaube, dass sie eine gewisse Rolle spielte, aber nicht die Hauptrolle. Was wir auf dem Häusermarkt erlebt haben, ist weit über das hinausgegangen, was lockeres Geld verursacht haben mag. Frage: Der Staat hat mit seinen Rettungsaktionen doch auch einzelne Personen vor den Folgen ihres Handelns geschützt. Wurde dadurch die Verantwortung der Einzelnen nicht verringert? Antwort: Ich glaube nicht. Diese ganze Argumentation, die ja auf dem Moral Hazard Ansatz beruht, ist in diesem Zusammenhang schlicht nicht angebracht. Wir müssen, um aus der Krise herauszukommen, die Makroökonomie in Ordnung bringen. Das ist das dringendste Ziel der Regierung in den USA und der Regierungen überall auf der Welt. Frage: Die Kritik, dass die Banken wenig individuelles Risiko hätten tragen müssen und deshalb unsorgfältig arbeiteten, ist also haltlos? Antwort: Ich glaube nicht, dass dies einer der wichtigeren Gründe für die Übertreibung war. Die Interviewer Beat Gigi und Gerhard Schwarz sind mit der österreichischen Schule der Ökonomik vertraut und man merkte es den Fragen an, wie sie mit zunehmender Fassungslosigkeit vorgebracht wurden. Der Antwortkatalog George Akerlofs ist ein Dokument der Schande für die moderne Nationalökonomie. Dass sein Buch, das er zusammen mit Robert Shiller schrieb, Animal Spirits, How Human Psychology Drives the Economic and Why It Matters for Global Capitalism, in welchem die keynesianische Banalität von den Animal Spirits wieder aufgewärmt wird, zu einem Bestseller bei den ökonomisch gebildeten und interessierten Intellektuellen wurde, belegt nur, wie erfolgsträchtig es sein kann, auf den Mainstream-Wellen zu schwimmen. Vielleicht ist es auch angebracht, darauf hinzuweisen, dass Akerlofs Ehefrau Janet Yellen unter Präsident Clinton einige Zeit den Council of Economic Advisers geleitet hat und zuletzt als mögliche Nachfolgerin von Ben Bernanke an der Spitze des Fed gehandelt wurde. Und vielleicht ist hier auch der ganz generelle Hinweis angebracht, dass der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften keine der Ehrungen ist, die nach dem Willen von Alfred Nobel eingeführt wurden, sondern ein Preis, der indirekt von der schwedischen Zentralbank vergeben wird. Keynesianer und Austrians. Die Geschichte der österreichischen Schule der Nationalökonomie ist eine tragische, vielleicht weil die Geschichte der Menschheit ohnehin eine Aufeinanderfolge von Tragödien ist. Schon ihr geistiger Begründer Karl Menger, 1840 bis 1921, war in seinen späteren Lebensjahren in tiefe Depression verfallen und publizistisch verstummt. Sein analytischer Verstand ließ ihn den kommenden Weg Europas und der Welt in Krieg und Elend vorausahnen, ja sogar als Gewissheit sehen. Ludwig von Mises hat in den Jahre 1940 bis 1942 niedergelegten Erinnerungen geschrieben, ich glaube zu wissen, was Menger entmutigt und frühzeitig zum Verstummen gebracht hat. Sein scharfer Geist hatte erkannt, wohin die Entwicklung Österreichs, Europas und der Welt ging. Er sah diese größte und höchste aller Zivilisationen im Eilzugtempo dem Abgrund näher kommen. Er hat alle Gräuel vorausgeahnt, die wir heute schaudernd erleben. Er wusste, welche Folge die Abkehr der Welt vom Liberalismus und Kapitalismus nach sich ziehen musste. Er hat das getan, was er gegen diese Strömungen unternehmen konnte. Seine Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften waren auch als Streitschrift gegen all jene verderblichen Geistesströmungen gedacht, die von den Lehrkanzeln des Großpreußischen Reiches die Welt vergifteten. Er sah, dass sein Kampf aussichtslos und hoffnungslos war, und so erfüllte ihn schwarzer Pessimismus, der seine Kräfte lähmte. Er hat diesen Pessimismus seinem jungen Schüler und Freunde, dem Thronfolger Rudolf, mitgeteilt. Kronprinz Rudolf hat Hand an sich gelegt, weil er an der Zukunft seines Reiches und der europäischen Kultur verzweifeln musste. Mises berichtet an gleicher Stelle von einem Gespräch mit Karl Menger über das Buch des deutschen Ökonomen Georg Friedrich Knapp, Staatliche Theorie des Geldes, 1905 und 1923, das damals großen Einfluss auf die Fachakademiker hatte. Knapp gehörte zur jüngeren historischen Schule der Nationalökonomie und behauptete, Geld sei ein Geschöpf der Rechtsordnung, weshalb seine stoffliche Substanz unerheblich sei. Mengers Urteil lautet, das ist die folgerichtige Entwicklung der preußischen Polizeiwissenschaft. Was soll man von einem Volke halten, dessen Elite nach 200 Jahren Nationalökonomie solchen Unsinn, der nicht einmal neu ist, als höchste Offenbarung bewundert? Was hat man von einem solchen Volke noch zu erwarten? Mises selber war nach seiner Odyssee von Wien über Genf in die USA und angesichts der Weltereignisse und des geistigen Zustandes der akademischen Lehren ebenfalls, wenngleich nur vorübergehend, tief deprimiert. Das kommt am kürzesten in seinem 1940 geschriebenen Satz zum Ausdruck: Ich wollte Reformer werden, doch ich bin nur der Geschichtsschreiber des Niedergangs geworden. Mises hat um der Wahrheit und der unbeugsamen Nichtkorrumpierbarkeit willen sein ganzes Leben lang schwerste Entbehrungen auf sich genommen. Er verzichtete Mitte 1929 sehr zum Missfallen seiner Verlobten auf eine ihm angebotene lukrative Anstellung bei der Wiener Bank Kreditanstalt. Seine Begründung: Es wird ein großer Zusammenbruch kommen und ich möchte nicht, dass mein Name in irgendeinen Zusammenhang damit gebracht wird. Wir wissen, was folgte. Die mit übermäßigen Krediten aufgeblähten Banken, inklusive der Kreditanstalt, brachen zusammen, unzählige Unternehmen gingen zu Konkurs und die Arbeitslosigkeit explodierte. Mises genialische Habilitationsschrift »Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel« war zunächst nur in Deutsch erschienen und litt an zu geringer Beachtung in der überwiegend angelsächsischen Fachwelt. Als das Werk 1934 ins Englische übersetzt wurde, erntete es zwar erhebliche Aufmerksamkeit, doch kurz danach erschien das Buch von John Maynard Keynes »Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes«, eine Mechanistenanleitung für die politische Kaste zum Anwerfen der Inflations- und Verschuldungsmaschinerie, also eine Art perfekter Anti-Mises. Damit wurde Mises zwar in keinem einzigen Punkt widerlegt, aber er und sein Werk wurden schlicht ignoriert. Seine Gedanken waren zu unbequem, ganz im Gegensatz zu Keynes quacksalberischer Zauberwelt. Trotz seiner überragenden Genialität, seiner umwälzenden Erkenntnisfortschritte und seiner gewaltigen publizistischen Fruchtbarkeit hat man Mises nie einen ordentlichen Lehrstuhl angeboten. Zeitlebens begnügte er sich mit dem schmalen Einkommen aus einer privat gestifteten Professur. Ganz ähnlich erging es dem geistigen Giganten und Mises-Schüler Mary Ann Rothbard. Viele Jahre lang musste er sich mit einem gering bezahlten Lehrauftrag an einem kleinen College in Brooklyn abfinden, bevor er einen Ruf an die Universität von Nevada bekam. Auch Mises-Schüler und Kollege Friedrich August von Hayek hat sich während seiner gesamten akademischen Laufbahn stets schwer getan mit Karrieregegebenheiten, welche die modernen Ökonomen bis zum Exzess genießen. In einer vor kleinem Studentenkreis gehaltenen Vorlesung hat er einmal dargelegt, wie unendlich schwer ihm die Entscheidung gefallen sei, eine staatlich bezahlte Professorentätigkeit anzustreben. Schließlich gab eine Überlegung den Ausschlag, die viele Jahre später auch dazu führte, dass Hayek den ihm angetragenen Nobelpreis für Wirtschaft nicht ausgeschlagen hat. Nicht zuletzt das Mises-Schicksal vor Augen war Hayek sich gewiss, dass Einfluss und Wirkkraft seiner Ideen auf Fachwelt, Intellektuelle und Publikum mit dem Gewicht und der Verbreitungspotenz eines Lehrstuhls 100- oder 1000-fach größer seien als bei einer Tätigkeit als Privatgelehrter. Und gerade angesichts der Weltherrschaft der keynesianischen Ideen kann man das Gewicht gar nicht hoch genug schätzen, das der Verbreitung der Austrian Economics zukommt. Noch einmal in Erscheinungsnot geriet Friedrich August von Hayek Jahrzehnte später. Nachdem sich das Stockholmer Verleihungskomitee bereits um die überfällige Ehrung Ludwig von Mises herumgedrückt hatte, konnte es sich schließlich an der Bedeutung der bahnbrechenden Schriften von Hayek nicht mehr vorbeimogeln und trug ihm 1974 den Nobelpreis für Wirtschaft an. Zynischerweise musste sich Hayek den Preis mit dem schwedischen Obersozialisten Gunnar Myrdal teilen, ein schwerer Affront. Dennoch nahm Hayek die Ehrung an. Bezeichnend für seine Prinzipientreue und Wahrhaftigkeit hat er in seiner Dankesrede anlässlich der Preisverleihung dem Komitee dringlich empfohlen, die Nobelpreisvergabe bei den Naturwissenschaften zu belassen und die Ehrung von Wirtschaftswissenschaftlern wieder aufzugeben. Zu groß, so Hayek, sei die Gefahr, dass falsche und gefährliche politökonomische Ideen durch die Preisverleihung an Gewicht und Einfluss gewinnen könnten. Hayek musste, wie Mises, beim Herannahen der nationalsozialistischen Machtübernahme seine Heimatstadt Wien verlassen. Er ging zunächst nach England, später in die USA. Was jedoch auf den ersten Blick als übel erscheint, hatte auch eine positive Seite. Rahim Takizadegan hat recht, wenn er in Ökonomie schreibt, der vermeintliche Todesstoß der Flucht oder Vertreibung fast aller Volkswirte der Wiener Schule, weil sie der nationalsozialistischen Taxis zu kritisch gegenüberstanden, sollte jedoch paradoxerweise das Überleben der Wiener Schule ermöglichen. Denn die Keime der Erkenntnis wurden weltweit versprengt und konnten sich insbesondere in den USA erneut sammeln. Ludwig von Mises brachte in den USA eine Schar von Schülern hervor, die den Kern der österreichischen Theorie nicht nur bis heute am Leben hielten, sondern diese Lehren auch fortentwickelten und zu einer Bewegung ausbauten, die sich Libertarianism nennt und deren wachsende Bedeutung in der Präsidentschaftskandidatur des US-Abgeordneten Ron Paul einen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. Eine herausragende Rolle beim Aufbau dieser im Wesentlichen der Austrian School verpflichteten Ideenschule spielte Murray N. Rothbard, ein wahrer Genius von misischer Dimension. Große Bedeutung kam und kommt auch Instituten wie dem Foundation for Economic Education zu, sowie ganz besonders dem Mises-Institut in Auburn, Alabama, unter seinem derzeitigen Präsidenten Llewellyn H. Rockwell Jr., dessen Internetseiten erfahren heute millionenfache Zugriffe von freiheitsliebenden Menschen aller Länder auf der Erde. Im deutschsprachigen Raum ist in Wien mit dem Institut für Wertewirtschaft und brillanten Köpfen wie Rahim Takizadegan und Gregor Hochreiter eine neue und dynamische Keimzelle zur Verbreitung der Austrian Economics entstanden. Eine Quelle der Inspiration und Erneuerung im Geiste der österreichischen Schule, die damit wenigstens mit einem Ableger an ihren Heimatort zurückgekehrt ist. Andere verdienstvolle Protagonisten im deutschsprachigen Raum sind die Hayek-Gesellschaft in Berlin und das Hayek-Institut in Wien. Die freiheitlichste Zeitschrift in Deutschland und damit logischerweise der österreichischen Schule verbunden, erscheint unter dem Namen Eigentümlich Frei im Lichtschlag Verlag Grevenbroich. Traditionell den Austrians verbunden sind die Schweizer Monatshefte Zürich. Schwerpunkt in der Austrian Theory setzt auch das Kapitalanlagemagazin Smart Investor. Welche Bedeutung die Austrians und speziell Ludwig von Mises derzeit inmitten der Weltfinanzkrise in den USA erlangt haben, mag man an einem Ergebnis erkennen, das getrost als Mediensensation bezeichnet werden kann. Am 6. November 2009 erschien in der bekanntesten Zeitung der modernen Finanzwelt im Wall Street Journal ein Großartikel mit dem Titel »Der Mann, der die Depression vorhergesagt hat«, Ludwig von Mises hat erklärt, wie die staatsinduzierte Kreditausweitung zu Verwerfungen in der Wirtschaft führte. Darin wird nicht nur dargelegt, dass und warum Mises die Depression der 1930er Jahre vorhergesehen, exakt begründet und beschrieben hat, sondern dass seine Einsichten auch aktuell wieder das einzig brauchbare Erklärungsmuster für die neue Depression liefern können und somit auch die einzig taugliche Rezeptur zur Überwindung der Misere. Mit Blick auf die keynesianischen Lehren, mit welchen die Mises-Weisheiten unter Bergen von Irrtümern und ideologischem Müll zugeschüttet wurden, schreibt der Autor Mark Spitznagel, Chef eines kalifornischen Hedgefonds, dass seit Keynes Jahrzehnte der Inflation, der künstlichen Booms mit nachfolgenden Rezessionen und Währungskrisen über die Welt gekommen sind und nun schließlich der katastrophale Kollaps mit Immobilien-, Hypotheken- und Bankenkrise. Mit Keynes sind wir wieder da, wo wir hergekommen sind, inmitten der Misere. Und er schließt, wie seltsam, dass der Mann, der das Drehbuch für unsere unendliche Geschichte der staatsinduzierten Kreditausweitung, der Inflation und des Zusammenbruchs geschrieben hat, also Mises, so gründlich vergessen worden ist. Müssen wir erst eine weitere Aufführung dieser Tragödie durchstehen? Doch nun zur Gegenseite. John Maynard Keynes, später Lord Keynes, war ein hochgebildeter Mann. Aber seine nationalökonomischen Kenntnisse waren nicht überragend und hätten ihn keineswegs berechtigen dürfen, ein Buch mit dem anspruchsvollen Titelelement Allgemeine Theorie zu publizieren. Seine Deutschkenntnisse waren, nach eigenem Eingeständnis, so schwach, dass er die bahnbrechenden Werke der Wiener Ökonomen nicht lesen konnte und viele Bausteine seines Theoriegebäudes waren zweifelhafter Herkunft, wie wir am Beispiel Silvio Gesell sehen konnten. Was mag ihn also zu seinem allzu kühnen Unterfangen bewogen haben? Eigentlich war seine Absicht ehrenwert, denn er wollte nichts Geringeres als sein Land vor dem Sozialismus sowjetischen Musters bewahren, der vielen westlichen Intellektuellen mit Blick auf die Revolution in Russland als erstrebenswert vorkam. Eine solche Umwälzung fürchtete er für den Fall, dass die britische Wirtschaft zusammenbrechen würde. Und genau das drohte nach dem Ersten Weltkrieg. Die Kriegsinflation war zu Ende gegangen und die Preise sanken zurück auf Vorkriegsniveau. Konsequenterweise hätten auch die Löhne sinken müssen, sollte die britische Wirtschaft nicht durch die Arbeitskosten erwürgt werden. Doch die starken und volkswirtschaftlich schimmerlosen Gewerkschaften verhinderten das und hielten die Löhne auf dem durch die vorangegangene Inflation aufgeblähten Niveau. Es drohte eine gigantische Arbeitslosigkeit und der Zusammenbruch der britischen Industrie. Keynes Überlegung lautete in Klartext und Kurzfassung: Wenn die notwendigen Lohnsenkungen politisch nicht durchsetzbar sind, dann muss man sie vermittels eines Tricks herbeiführen, und zwar durch Inflationierung. Wegen der sogenannten Geldillusion glauben die meisten Leute, der nominelle Wert ihrer Einkommen sei gleich dem realen Wert. Sie merken also nicht, wenn die Preisinflation dafür sorgt, dass bei gleichbleibendem Nominallohn ihre Reallöhne sinken, also dass weniger wird, was sie sich für ihren Lohn tatsächlich kaufen können. Für die Unternehmer hingegen spielen als Kostenfaktor nur die Reallöhne eine Rolle und nicht die Nominallöhne. Trotz überhöhter Nominallöhne werden sie keine Entlassungen vornehmen. Somit gab es für Keynes nur einen Ausweg. Die Preisinflation musste angeheizt werden, indem man die Politik davon überzeugte, die Notenpresse wieder anzuwerfen. Das hat natürlich nur kurzfristig die erwünschten Wirkungen und zeigt längerfristig desaströse Folgen. Aber auf lange Sicht, so das berühmte Diktum von Keynes, sind wir alle tot. Er hätte wissen müssen, dass Lug und Trug auch dann nichts Gutes erzeugen können, wenn sie in guter Absicht eingesetzt werden. Friedrich August von Hayek, der Keynes persönlich kannte, war der Überzeugung, dass es nur dieser eine Grund gewesen sei, der Keynes dazu bewegt habe, die General Theory zu verfassen, und dass sich der Autor sehr wohl im Klaren darüber gewesen sei, dass sie keineswegs dem Titel Allgemeine Theorie gerecht werden konnte. Als Hayek ihn auf etliche seiner schweren Denk- und Methodenfehler aufmerksam machte und ihn fragte, was er tun würde, wenn die Inflation aus dem Ruder laufen würde, antwortete Keynes: Dann drehe ich die öffentliche Meinung wieder um, und zwar so, wobei er mit dem Finger schnippte. Rahim Takizadegan hat dieses Ereignis kommentiert mit den Worten: 6 Monate später war Keynes tot und die Geister, die er gerufen hatte, machten sich selbstständig. Allem Anschein nach hielt Keynes selbst am wenigsten von seinen Jüngern, den Keynesianern. Sie waren bloß Werkzeug für seine Zwecke. Bemerkenswert ist die Leichtfertigkeit, mit der Keynes jene Entwicklung ins Leben rief, die den inflationären Konsumismus der Gegenwart ermöglichte. Dass Keynes sein Land vor einem Hardcore-Sozialismus oder Kommunismus bewahren wollte, bedeutet aber keineswegs, dass er für freie Marktwirtschaft oder Pro-Kapitalismus gewesen wäre. Er vertrat eine faschistische Plan- und Kommandowirtschaft, in welcher er und seinesgleichen die Richtung vorgeben sollten. Alle seine Ausführungen standen im Dienste seiner lässigen Arroganz und seinem Willen zur Dominanz. Murray N. Rothbard hat den Mann Keynes und sein Werk akribisch erforscht und kam zu einem vernichtenden Urteil, das noch schärfer ausfällt als die kritischen Worte Hayeks. Keynes, schrieb Rothbard, hat nur alte inflationistische Fehler mit einem modernen pseudowissenschaftlichen Jargon aufgemöbelt und sie so aussehen lassen, als seien sie neueste Errungenschaften der ökonomischen Wissenschaft. Damit konnte er auf der Zeitgeistwelle des Etatismus und Sozialismus reiten, auf der Woge der Plan- und Lenkungswirtschaft. Keynes hat die alte Rolle der ökonomischen Theorie als Spielverderber bei inflationistischen und etatistischen Politsystemen eliminiert und stattdessen eine neue Generation von Ökonomen zu akademischem Einfluss und zu politischem Mammon und Privilegien geführt. Er war ein Mann, der in Kategorien der Macht und der brutalen Dominanz dachte und handelte, der das Prinzip der Moral verunglimpfte, der ein ewiger und eingeschworener Feind des Bürgertums sowie der Gläubiger und der sparsamen Mittelschicht war, ein systemischer Lügner, der die Wahrheit nach seinen eigenen Absichten verbog, ein Faschist und ein Antisemit und der gleichwohl fähig war, seinen Gegnern und Konkurrenten zu schmeicheln. Es gelang Keynes sogar, einige Hayekianer und Misesianer, die es besser wissen sollten und es besser wussten, auf seine Seite zu ziehen. Nur Mises blieb vollständig uninfiziert von der keynesianischen Doktrin. Deshalb hat man ihn auch aus der einflussreichen akademischen Szene verdrängt und ferngehalten. Keynes lehnte Hayeks These ab, dass Etatismus und Zentralplanung direkt in den Totalitarismus führen. Stattdessen hielt er angemessene Planung für ungefährlich, wenn sie nur von Leuten wie ihm und von Politikern seiner Gesellschaftsschicht ausgeführt werden würde. Das alles wäre nur eine akademische Verirrung geblieben und wäre keine Katastrophe von menschheitsgeschichtlicher Dimension geworden, hätte Keynes mit seinem Werk nicht den Ökonomen, den Politikern und den Intellektuellen der westlichen Welt den Eindruck vermittelt, nun sei die Zauberformel für ewige Prosperität und unaufhörliches Wachstum gefunden, sowie die Medizin zur raschen und schmerzlosen Umkehr bei allen konjunkturellen Missgeschicken. Mit den keynesianischen Rezepten ist der ideologische Giftstoff in die Welt gekommen, mit dem sich der Drachen der menschlichen Hybris prächtig füttern lässt. Im Geist und Gemüt der Menschen lauert, stets sprungbereit, das Monster der Überheblichkeit und der Anmaßung, das sie glauben lässt, Kraft des Verstandes die Herren ihres wirtschaftlichen Schicksals zu sein. Und die politische Kaste greift diesen Aberglauben begierig auf, um sich als meisterliche Lenker und als kundige Mechaniker aufzuspielen, die mit dem Reparaturwerkzeug für jeden Stotterer im volkswirtschaftlichen Wachstumsmotor ausgestattet sind. Oft nimmt diese Hybris quasi religiöse Formen an, so auch bei den Keynesischen Lehren unterlegt, mit den Worten des großen Meisters, man könne mit Kreditausweitung das Wunder vollbringen, Steine in Brot zu verwandeln. Der amerikanische Ökonom Mark Thornton hat seine Keynes-Kritik in bissige Worte gefasst, indem er schrieb, Keynes benutzte oft eine blumige Sprache, wie tierische Instinkte und Liquiditätsfalle, um Dinge zu beschreiben, die er nicht verstanden hat. Er war letztlich mehr Bürokrat als Ökonom. Man könnte ihn sogar einen Anti-Ökonomen nennen, weil er Phänomene wie Angebot und Nachfrage ausblendete und glaubte, dass die Regierung die Wirtschaft führen könne. Da er nicht verstanden hat, wie die Wirtschaft funktioniert, hat er auch nicht verstanden, wie eine Wirtschaft sich korrigiert, wenn einmal eine Kontraktion eintritt. Wenn die Leute sich in einer Krise schützen wollen und mehr sparen und weniger konsumieren, dann ist das für Keynes eine Liquiditätsfalle. In Wirklichkeit hilft das vermehrte Sparen nicht nur der investierenden Wirtschaft, sondern das Horten von Geld, das für Keynes Teufelswerk war, ist eine gute Sache, weil es dem Erholungsprozess dient. Wenn alles billiger wird, steigt die Kaufkraft eines jeden gehorteten Dollars. So werden die Preise, die im Boom davongelaufen sind, wieder zur Normalität zurückgeholt. Auch werden Schulden liquidiert und fehlerhafte Kapazitäten abgebaut. Aber Keynesianer fürchten diesen Prozess, weil sie nicht verstehen, wie er zu normalen Beschäftigungs- und Wachstumsverhältnissen zurückführt. In Wirklichkeit wird das übermäßige Horten von Geld erst durch keynesianische Politik zur Dauererscheinung, weil diese Politik zu Desastern führt, wie zur großen Depression der 1930er Jahre, zur Stagflation von 1970 bis 1982 und zur nun schon 20 Jahre währenden japanischen Misere. Ohne Staats- und Zentralbankinterventionen hätten diese Ereignisse nicht jedes Mal länger als ein Jahrzehnt gedauert, sondern nur eine relativ kurze, wenngleich schmerzliche Zeit. Was haben Japans Regierungen und Zentralbank nicht alles getrieben in den letzten 20 Jahren? Sie haben jeden Korrekturansatz der ökonomischen Anpassungskräfte sofort bekämpft. Sie haben die gigantischsten fiskalischen und monetären Anreize gesetzt, die man bisher jemals gesehen hat. Sie haben die Zinssätze auf Null gefahren und die Regierungsausgaben ins Astronomische gesteigert. Die Staatsschuld liegt nun jenseits der 200%-Grenze des Sozialproduktes und erreicht hat man damit nur, dass das Land vor einem finalen Staatsbankrott steht. Doch was lernen die anderen Regierungen der Welt daraus? Nichts. Sie wiederholen denselben Hokuspokus getreu der keynesianischen Religion. Und die Ökonomen der Welt, außer den Austrians, feuern sie dabei unablässig an. Mit Ausnahme der Austrians verkünden seit Keynes die meisten Ökonomen der Welt wissenschaftlich verbrämte Konsummythen. So zum Beispiel, der Konsum sei die wichtigste Komponente der Volkswirtschaft und sowohl nachlassender als auch übermäßiger Konsum seien Begleiterscheinungen des freimarktwirtschaftlichen oder kapitalistischen Systems. Beides ist falsch, der Konsum ist zwar eine wichtige Komponente der Volkswirtschaft, aber die Schlüssel zu anhaltendem wirtschaftlichen Wachstum sind Sparen und Investieren. Eine Politik, die den Konsum fördert, macht dies zu Lasten des Sparens und weniger Ersparnisse bedeuten weniger Investitionen. Eine Wirtschaft, die nicht spart oder investiert, wird alle ihre Ressourcen konsumieren und schließlich im Bankrott enden. Außerdem wird übermäßiger Konsum meistens von den seitens der Zentralbanken zu niedrig gesetzten Zinsen verursacht. Das facht das Konsumieren an und verringert das Sparen. Oft werden die Realzinsen wegen der von den Geldfluten erzeugten Preisinflation sogar negativ, was das Sparen unwirtschaftlich werden lässt und das Konsumieren, möglichst jetzt, bevor die Preise noch weiter steigen, profitabel. Die Unternehmen reagieren darauf mit vermehrten Investitionen in die Konsumgüterindustrie. Ein Boom wird erzeugt, sobald der Kaufrausch der Leute nachlässt, springt, getreu den keynesianischen Vorgaben, der Staat mit gigantischen Ausgaben ein, um die angebliche Lücke zu füllen. Kurz, übermäßiger Konsum wird von der Politik verursacht, nicht vom freien Markt. Und der Konsumrausch endet wie jeder Rausch mit einem Kater oder gar in einem letalen Zusammenbruch. Michael von Prolius hat dafür die schönen Sätze geprägt, der Schlüssel zur Vermeidung von Boom und Bust sei, die Zinsen die Wahrheit über die Zeit erzählen lassen. Mit einer Zentralbank, die Zinsen festsetzt und Geld ausgibt, das weder gedeckt noch knapp ist, wird diese Wahrheit verzerrt und verschleiert. Zusammen mit einer permanenten antizyklischen Politik oder einem Management der Kreditbedingungen ist die Konfusion vollständig. Für Keynes und seine Nachfolger ist jedoch nicht der übermäßige Konsum ein Problem, sondern das Gegenteil, der Unterkonsum, als Kehrseite des Übersparens. Und dem muss in keynesianischer Sicht der Staat mit neu geschaffenem Schuldengeld entgegenwirken. Wie schrecklich falsch solches Denken ist, kann nur erkennen, wer verstanden hat, wie der Konsum eigentlich funktioniert. Das Konsumieren ist bei genauer Betrachtung ein Tausch von Ware gegen Ware, von Produktion gegen Produktion. Das wird unmittelbar klar, wenn man sich einen Realtauschmarkt vorstellt und das Geld wegdenkt. Eine Person, die auf einem solchen Markt beispielsweise eine Wurst kaufen will, um diese zu essen, muss dem Verkäufer der Wurst eine andere Ware oder eine Dienstleistung zum Tausch anbieten. Der Kaufinteressent muss also vorher etwas produziert haben oder zugleich einen Dienst anbieten. Ein Schuster kann zum Beispiel einem Bäcker ein paar Schuhe anbieten, gegen die Zusage des Bäckers dem Schuster einen Monat lang jeden Tag ein Brot auszuhändigen. Das Geld dient hierbei nur zur Erleichterung des Austausches, weil man damit das Problem umgehen kann, dass der Verkäufer momentan das, was der Kaufwillige anzubieten hat, nicht benötigt. Vermittels des Geldes kann der Anbieter einer Ware eine im Geld verborgene oder schlummernde Ware im Tausch entgegennehmen, die er später an jemand anderen weitertauschen kann, der sie dann benötigt. Man muss also zunächst einmal verstehen, dass jede am Tausch beteiligte Person, Verkäufer und Käufer, das verkauft, was sie produziert hat oder leisten wird. Jeder Kauf ist also ebenso ein Angebot von Produktion, wie jeder Verkauf ein Angebot von Produktion darstellt. Wenn dem nicht so wäre, würde die betreffende Wirtschaft bei jedem Konsum schrumpfen, weil dann etwas entnommen und verbraucht werden würde, ohne dass etwas Gleich- oder Höherwertiges hinzukommt. Und bei künstlich erzeugtem Geld tritt das tatsächlich ein. Hierzu noch einmal ein Beispiel. Nehmen wir an, der Bäcker gibt dem Schuster ein Zertifikat, auf dem vermerkt ist: Ich, der Bäcker namens X, verpflichte mich, dem Inhaber dieses Zertifikats 30 Brote zu geben, die innerhalb von 30 Tagen in beliebigen Teilmengen verlangt werden können. Diesen Schuldschein händigt der Bäcker dem Schuster aus, der ihm im Gegenzug ein Zertifikat übergibt, auf dem zu lesen steht: Ich, der Schuster Y, verpflichte mich, dem Inhaber dieses Zertifikats innerhalb von 30 Tagen ein paar Schuhe der benötigten Größe anzufertigen und zu übergeben. Beide haben also eine Art Geld, Zertifikate, ausgetauscht, hinter denen reale Güter und Leistungen stehen, die entweder bereits produziert sind oder alsbald produziert werden. Wenn man sich nun vorstellt, dass auf dem besagten Markt ein Zertifikat in Umlauf kommt, auf dem vermerkt ist, der Staat oder die Zentralbank bestätigt, dass es sich bei vorliegendem Zertifikat um Geld im Nominalwert von so und so viel Euro handelt, und das entspricht genau dem Charakter des ungedeckten Fiat Money, dann ist das Betrug, weil dahinter keine Produktion, kein reales Gut und keine tatsächlich zu erbringende Leistung steht. Wenn Geld statt aus Produktion aus heißer Luft entsteht, Druckerpresse oder Kredit aus dem Nichts, wird nicht Produktion gegen Produktion getauscht, sondern Luft gegen Produktion. Und das ist ein betrügerischer Vorgang. Diese Täuschung kann so lange währen, wie die Beteiligten glauben, dass hinter dem Zertifikat ein reales Gut stecke. In Wahrheit ist bei einem solchen Geld- und Kreditsystem derjenige der Dumme, der tatsächlich Güter produziert, während der Geldproduzent, der nichts produziert, außer dem wertlosen Papiergeld, aus dem Täuschungsmanöver als Gewinner hervorgeht, weil er Waren und Leistungen ohne Gegenleistungen bekommt. Aber irgendwann wird den Leuten klar, dass sie für ihre Arbeit und ihre produzierten Güter immer weniger andere Güter bekommen. Sie werden der sich beschleunigenden Preisinflation gewahr und versuchen vermehrt, die Geldzertifikate gegen echtes Geld, Gold und Silber, oder gegen Sachwerte, Immobilien, zu tauschen. Die Hyperinflation setzt ein, an deren Ende die Währungsreform steht, also das offizielle Eingeständnis der Wertlosigkeit der umlaufenden Geldzertifikate. Eine solche Wirtschaft kann aber nur Scheinblüten und Scheinreichtum erzeugen. Alsbald aber muss sie schrumpfen und verarmen. Wachsen und wohlhabender werden kann eine Volkswirtschaft nur durch mehr Leistung, mehr produzieren als konsumieren. Und mehr Leistung setzt Investitionen voraus, also Ersparnisse, echte Ersparnisse. Für Keynes war es ein Paradoxon. das Paradoxon des Sparens. Dass eine Privatperson durch Sparen wohlhabend werden kann, eine Volkswirtschaft aber, in seiner Sicht, ärmer wegen des geringeren Konsums. Dieses Paradoxon existierte aber nur in der Fantasie von Keynes. In der Wirklichkeit gibt es diesen Unterschied nicht. Genau wie jeder einzelne Mensch, so kann auch eine Volkswirtschaft als Ganzes nur durch Sparen und Investieren des Ersparten wohlhabend werden. Mehr Konsum erfordert mehr Produktion, nicht wertlose und verlogene Papierversprechen auf mehr Produktion. Wenn eine Volkswirtschaft aufgrund der papierenen Illusion mehr konsumiert als produziert, dann betreibt sie Kapitalverzehr und das bedeutet Verarmung und Elend. Es gibt viele weitere keynesianische Mythen, denen die Ökonomen noch immer anhängen. Doch wollen wir es bei diesem Streifzug belassen. Freilich sollte man die Mainstream-Ökonomen nicht allein an den Pranger stellen. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass die Bürger der Industriestaaten die Wahrheit meist gar nicht hören wollen. Die relativ kleine Zahl der altehrwürdigen Volkswirtschaftler wird ignoriert oder als manische Schwarzmaler und Miesmacher verhöhnt. Während die Künder des bequemen und mit Papiergeldbillionen gepflasterten scheinbaren Königsweges wie Gurus verehrt werden und medialen Kultstatus genießen. Rahim Takizadegan trifft deshalb den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, jedes Volk hat die Ökonomen, die es verdient. Auch der amerikanische Ökonom Bill Bonner weist auf diesen Umstand hin, indem er schreibt, auf die eine oder andere Art wird der Teufel Schulden sein Recht einfordern. Irgendwer wird bezahlen. Wenn nicht der Kreditnehmer, dann mit Sicherheit der Kreditgeber. Aber wer glaubt daran? Die alten Wirtschaftswissenschaftler gibt es nicht mehr. John Maynard Keynes hat bestritten, dass die Schulden viel ausmachen. Und dann haben seine Nachfolger vergessen, dass sie überhaupt etwas ausmachen. Und jetzt glaubt die Masse der Ökonomen und Politiker sogar, das Problem der heutigen Wirtschaft bestehe darin, dass es nicht genug davon gibt, das heißt von den Schulden. Sie gehen davon aus, dass die Regierung sogar noch mehr Geld leihen und ausgeben sollte. Ihrer Ansicht nach liegt das ganze Geheimnis einer gesunden Wirtschaft darin, wie viel Geld die Leute ausgeben. Ja, das ist absurd, aber das heißt noch lange nicht, dass es unbeliebt ist. Die Leute geben gerne Geld aus und sie schätzen die Wirtschaftswissenschaftler, die ihnen sagen, dass sie das Richtige tun. Dem kann man nur hinzufügen, dass das Erwachen der Ökonomen und der Bürger ein böses sein wird und dass der Veitstanz des jahrzehntelangen Konsumwahns auf Pump und der damit einhergehenden Kapitalvernichtung, die wohlgemerkt nur in einem Fiat-Money-Regime möglich waren, auch ohne Krieg im Untergang der Zivilisation enden kann.